Drittes Kapitel. Draußen im Garten war Spielstunde. 600 oder 700 kleine Jungen und Mädchen tollten und lärmten nackt in der Junisonne auf dem Rasen, spielten Ball oder kauerten still zu Zweien und Dreien unter den duftenden Sträuchern. Die Rosen blühten, im Gehölz sangen 2 Nachtigallen ihre Soli, und ein Kuckuck rief sich in den Linden heiser. In der Luft summten einschläfernd Bienen und Hubschrauber. Der Direktor und die Studenten sahen ein paar Minuten einer Partie Zentrifugalbrummball zu. 20 Kinder standen im Kreis um einen Turm aus Chromstahl. Ein Ball, auf die Plattform oben geworfen, rollte im Inneren herunter, fiel auf eine rotierende Scheibe und wurde durch eine der vielen Öffnungen in der Turmwand herausgeschleudert, worauf er aufgefangen werden musste. »Seltsam«, meinte der Direktor im Weitergehen, »seltsam, wenn man bedenkt, dass man zur Zeit Forts des Herrn für die meisten Spiele nicht mehr als ein paar Bälle, ein, zwei Holzprügel und höchstens noch ein Netz verwendet hat. Eine unglaubliche Dummheit, die Leute schwierige Spiele spielen zu lassen, ohne dadurch den Verbrauch zu erhöhen. Wahnsinn! Heutzutage gestatten die Weltaufsichtsräte die Einführung eines neuen Spiels nur, wenn nachgewiesen wird, dass dazu mindestens ebenso viele Teile gebraucht werden wie für das komplizierteste der schon gebräuchlichen Spiele.« Er brach ab. »Entzückend, diese Gruppe«, sagte er und wies auf eine kleine, grasbewachsene Senke, wo zwischen hohen Heidebüschen ein ungefähr 7-jähriger Junge und ein etwas älteres Mädchen sehr ernst und mit der gesammelten Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern bei einem Versuch sich einfachen sexuellen Spielen hingaben. »Entzückend, wirklich entzückend«, wiederholte der Direktor gefühlselig. »Entzückend«, echoten die Studenten höflich, aber sie lächelten etwas gönnerhaft. Es war doch nicht allzu lange her, dass sie dergleichen kindliche Lustbarkeiten abgetan hatten, und daher gelang es ihnen nicht, sie ohne einen Anflug von Geringschätzung zu betrachten. Entzückend! Was war denn weiter daran? Ein paar unbeholfene Kinder, eben Kinder, weiter nichts. »Ich muss immer daran denken«, begann der Direktor im selben rührseligen Ton, da unterbrach ihn ein lautes »Huhu«. Aus dem nahen Gebüsch tauchte eine Pflegerin auf, die einen heulenden kleinen Jungen an der Hand führte. Ein kleines, ängstlich aussehendes Mädchen trottete bedrückt hinterdrein. »Was ist denn los?«, fragte der Brut- und Normdirektor. Die Pflegerin zuckte die Achseln. »Nichts Besonderes. Der Kleine da scheint nur wenig Lust zu haben, sich an den üblichen Liebesspielen zu beteiligen. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, heute wieder. Gerade hat er zu weinen angefangen. Ach, bitte«, sagte das kleine, ängstlich blickende Mädchen, »ich wollte ihm nicht wehtun, wirklich nicht, bitte.« »Natürlich nicht, Herzchen«, beruhigte die Pflegerin sie und wandte sich wieder an den Direktor. »Ich bringe ihn jetzt zur psychologischen Aufsicht. Mal nachsehen lassen, ob vielleicht irgendetwas Abnormes vorliegt.« »Gut so«, antwortete der Direktor, »führen Sie ihn nur hin. Du bleibst da, Kleine«, fügte er hinzu, während sich die Pflegerin mit ihrem heulenden Schützling entfernte. »Wie heißt du denn?« »Pola Trotzki. Ein hübscher Name.« »Und nun lauf und such dir einen anderen Spielkameraden.« Die Kleine hüpfte davon und verschwand im Gebüsch. »Niedliches Ding«, bemerkte der Direktor ihr nachblickend. »Was ich Ihnen jetzt berichten will, meine Herren, klingt vielleicht unglaublich. Allein, wer mit der Geschichte nicht vertraut ist, dem klingen die meisten historischen Tatsachen unglaublich.« Er enthüllte die unfassbare Wahrheit. Während langer Zeiten, vor dem Erdenwallen Forts des Herrn und sogar noch ein paar Generationen später, wurden erotische Spiele bei Kindern für widernatürlich gehalten. Brüllendes Gelächter. Ja, nicht nur das, sondern auch für unanständig. Hört, hört. Und daher rücksichtslos unterdrückt. Ungläubiges Staunen malte sich auf den Gesichtern seiner Zuhörer. Armen kleinen Kindern ihre harmlosen Spiele zu verbieten, es ging ihnen einfach nicht ein. Selbst Heranwachsenden wie ihnen ist das möglich. Von ein bisschen heimlicher Selbstbefriedigung und Gleichgeschlechtlichkeit abgesehen gab es gar nichts. Gar nichts? Meist erst mit 20 Jahren. Mit 20 Jahren, echoten die Studenten ungläubig im Chor. Jawohl, mit 20 Jahren, wiederholte der Direktor. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie werden es nicht glauben. Und was geschah, wurde er gefragt. Was waren die Folgen? Die Folgen waren furchtbar, ließ sich plötzlich eine tiefe, volltönende Stimme vernehmen. Sie blickten sich um. Am Rande der Gruppe stand ein Fremder, mittelgroß, mit dunklem Haar und Adlernase, vollen roten Lippen und dunklen, durchdringenden Augen. »Furchtbar«, wiederholte er. Der Brut- und Normdirektor hatte sich auf eine der bequemeren Bänke aus Stahl und Gummi, die im Garten aufgestellt war, niedergelassen. Beim Anblick des Fremden sprang er auf, stürzte ihm mit ausgestreckter Hand entgegen und lächelte mit allen 32 Zähnen. »Welch unverhofftes Vergnügen! Jungen, seht ihr denn nicht, wer da ist? Der Herr Weltaufsichtsrat, seine Fortschaft, Mustafa Mannesmann!« In den 4000 Sälen der Zentrale schlugen 4000 elektrische Uhren gleichzeitig 4. Körperlose Stimmen schallten aus den Lautsprechern. Erste Tagschicht Ende, zweite Tagschicht Anfang, erste Tagschicht Ende. Im Aufzug, während der Fahrt hinauf in die Umkleideräume, kehrten Henry Peppler und der erste Prädestinationsassistent ihrem Kollegen Sigmund Marx aus dem Psychologiebüro ziemlich auffällig den Rücken. Sie hielten sich von dieser anrüchigen Erscheinung fern. Das gedämpfte Summen und Rattern der Maschinen in der Purpurschwüle des Embryonendepots dauerte fort. Schichten kamen und gingen, ein lupusfarbenes Gesicht machte dem anderen Platz, aber unablässig zogen die Förderbänder majestätisch weiter, beladen mit den Männern und Frauen der Zukunft. Lenina Braun eilte munter zum Ausgang. »Seine Fortschaft, Mustafa Mannesmann!« Den grüßenden Studenten traten die Augen fast aus dem Kopf. »Der Aufsichtsrat für Westeuropa! Einer der 10 Weltaufsichtsräte! Einer der 10! Und jetzt setzt er sich mit dem Brut- und Normdirektor auf die Bank. Er verweilte wahrhaftig, er verweilte unter ihnen, richtete leibhaftig das Wort an sie, aus erster Quelle, direkt aus dem Munde forts des Herrn. 2 krebsrote Kinder tauchten aus dem nahen Gebüsch auf, starrten einen Augenblick groß und staunend und verschwanden dann wieder zu ihren Spielen zwischen den Blättern. »Sie alle kennen«, begann der Weltaufsichtsrat mit seiner tiefen, markigen Stimme, »Sie alle kennen wohl den schönen und wahren Ausspruch forts des Herrn. Geschichte ist Mumpitz. Geschichte«, wiederholte er langsam, »ist Mumpitz.« Er unterstrich seine Worte mit einer schwungvollen Handbewegung, und es war, als hätte er mit einem unsichtbaren Federwisch etwas Staub hinweggefegt. Der Staub war Harappa, war das chaldäische Weltreich. Ein paar Spinnweben, die waren Theben und Babylon und Knossos und Mykene. Wisch, wisch, wisch, weg waren Odysseus und Hiob, weg waren Jupiter und Buddha und Jesus, wisch, wisch, und die kleinen alten Dreckhäufchen, genannt Athen und Rom, Jerusalem und das Reich der Mitte, weg waren sie, wisch, leer war die Stelle, wie einst Italien blühte, wisch, die Kathedralen, wisch, König Lear und die Philosophie Pascals, wisch, die Matthäus-Passion, wisch, Mozarts Requiem, wisch, die 9., wisch, wisch, wisch. »Gehst du heute Abend ins Fühlkino, Henry?« fragte der Prädestinationsassistent. »Der neue Film im Gloria-Palast soll prima sein. Es kommt eine Liebesszene auf einem Bärenfell darin vor. Einfach wundervoll, sagen die Leute. Man spürt jedes einzelne Bärenhaar. Unglaubliche Fühleffekte.« »Und darum lernen Sie nicht länger Geschichte«, sagte der Aufsichtsrat. »Aber jetzt ist der Augenblick da.« Der Brut- und Normdirektor warf einen beunruhigten Blick auf ihn. Man munkelte merkwürdige Dinge von verbotenen alten Büchern, versteckt in einem Geheimtresor im Arbeitszimmer des Weltaufsichtsrats. Bibeln, Gedichtbände, weiß fort was noch alles. Mustafa Mannesmann fing seinen besorgten Blick auf. Seine Mundwinkel zuckten spöttisch. »Keine Angst, Direktor«, sagte er, »ich bin kein Kinderverderber.« Der Brut- und Normdirektor war über alle Maßen verwirrt. Wenn man sich verachtet glaubt, ist es am besten, verachtungsvoll dreinzuschauen. Das Lächeln auf Sigmunds Gesicht war geringschätzig. Jedes einzelne Bärenhaar. Und wenn schon. »Ich werde bestimmt hingehen«, meinte Henry Peppler. Der Weltaufsichtsrat neigte sich mit erhobenem Zeigefinger zu ihnen. »Versuchen Sie, sich das einmal vorzustellen«, sagte er, und seine Stimme fuhr seltsam auffühlend in ihr Zwerchfell. »Vorzustellen, was es heißt, eine leibhaftige Mutter zu haben.« Wieder das unflätige Wort. Aber diesmal ließ sich keiner einfallen zu grinsen. »Versuchen Sie, sich vorzustellen, was Familienleben bedeutete.« Sie versuchten es, aber offenbar ohne jeden Erfolg. »Und haben Sie eine Ahnung, was ein trautes Heim war?« Sie schüttelten die Köpfe. Aus dem mattroten Licht ihres Kellers fuhr Lenina Braun im Aufzug 17 Stockwerke hinauf. Als sie aus dem Lift trat, wandte sie sich nach rechts, ging durch einen langen Korridor zu einer Tür mit der Aufschrift »Mädchengarderobe« und tauchte in ein verwirrendes Chaos von Armen, Busen und Unterwäsche. Sturzbäche heißen Wassers plätscherten in 100 Badewannen oder liefen gurgelnd ab. 80 rumpelnde und zischende Vibro-Vakuum-Massageapparate kneteten und saugten das feste, sonnengebräunte Fleisch von 80 wohlgeratenen weiblichen Wesen. Jede redete unter Aufwand ihrer ganzen Stimmkraft. Ein Synthetophon spielte ein super Trompetensolo. »Dag Stini«, sagte Lenina zu einem Mädchen, dessen Garderobe haken und Schließfach sich neben den ihren befanden. Stini war im Flaschenfüllsaal beschäftigt und hieß mit Nachnamen gleichfalls Braun. Aber da den 2 Milliarden Erdenbewohnern nur 10.000 Namen zur Verfügung standen, war dieser Zufall nicht besonders überraschend. Lenina zog ihre Zipfverschlüsse hinunter, an der Jacke, links und rechts an der Hose und an ihrer Unterwäsche. Nur noch in Schuhen und Strümpfen ging sie zu den Badezellen. »Ein Heim, ein trautes Heim. Ein paar enge Räume, zum Ersticken vollgestopft mit Bewohnern. Als da waren ein Mann, ein in regelmäßigen Abständen trächtiges Weib, eine Horde Jungen und Mädchen aller Altersstufen. Keine Luft, kein Platz, ein verseuchter Kerker, Finsternis, Krankheit, Gestank. Die Geisterbeschwörung des Aufsichtsrats war so lebhaft, dass ein zarter, beseitetes Gemüt unter den Studenten erblasste und nahe daran war, sich zu übergeben. Lenina stieg aus der Wanne, trocknete sich ab und ergriff ein langes, biegsames Rohr, das aus der Wand kam. Sie setzte die Düse an die Brust, als wollte sie Selbstmord begehen. Ein Druck auf den Knopf, ein Hauch warmer Luft, überstäubte sie mit feinstem Talgpulver. Kleine Hähne für 8 verschiedene Parfums waren über dem Waschbecken angebracht. Sie drehte den dritten von links auf, besprühte sich mit Chypre und verließ, Schuhe und Strümpfe in der Hand, die Badezelle, um nachzusehen, ob ein Vibro-Vakuum-Apparat frei war. Das traute Heim war ein Drecknest, und Körper wie Seele waren gleichermaßen davon betroffen. Ein seelischer Kaninchenstall, ein Misthaufen, dampfend von der Reibung zusammengepferchten Lebens, stinkend von Gefühlen. Diese erstickende Nähe, diese gefährlichen, ungesunden, obszönen Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, die Mutter, diese Wahnwitzige, säugte ihre Kinder, ihre eigenen Kinder wie eine Katze ihre Jungen, aber wie eine Katze, die sprechen kann, die ohne Unterlass mein Kleines, mein Süßes sagen kann, mein Baby da an der Brust mit seinen Patschhändchen und welchen Hunger es hat und dieses unsägliche, peinigende Lustgefühl. Und wenn es dann einschläft, mein Babylein, hat es ein Bläschen weißer Milch im Mundwinkelchen, mein Kleines schläft. »Ja«, nickte Mustafa Mannesmann, »kein Wunder, das ihnen graut.« »Mit wem gehst du heute Abend aus?« fragte Lenina, als sie von der Massage zurückkam, rosig glühend, gleich einer von innen beleuchteten Perle. »Mit niemandem.« Erstaunt zog Lenina die Brauen hoch. »Seit einiger Zeit fühle ich mich so eigen«, erklärte Stini. »Dr. Wills hat mir einen Schwangerschaftsersatz angeboten. Aber meine Liebe, Du bist doch erst 19. Der erste Schwangerschaftsersatz ist nicht vor 21 fällig. Ich weiß, Schatz, aber manche Leute fühlen sich wohler, wenn sie früher damit anfangen. Weit gebaute Brünette wie ich, sagte Dr. Wells, sollten ihren ersten Ersatz schon mit 17 nehmen. Ich bin also 2 Jahre zu spät daran, nicht 2 Jahre zu früh. Sie öffnete ihren Wandschrank und wies auf eine Reihe Schächtelchen und etikettierte Fläschchen im oberen Fach. Corpus Luteum Extrakt. Lenina las laut die Aufschriften. Ovarin garantiert frisch, Verfalldatum 1. August 632 nach fort. Brustdrüsenextrakt, 3-mal täglich mit einem Löffel Wasser vor den Mahlzeiten. Plazentin, jeden dritten Tag 5 Kubikzentimeter intravenös. Huh, sie schauderte. Ich hasse Spritzen, du nicht auch? Ja, aber wenn sie einem gut tun? Stini war ein besonders vernünftiges Mädchen. Fort der Herr, oder freut der Herr, wie er sich in seinem unerforschlichen Ratschluss nannte, wenn er von psychologischen Dingen sprach. Freut der Herr, hat er als erster die entsetzlichen Gefahren des Familienlebens enthüllt. Die Welt war voller Väter, also voll von Elend, voller Mütter, also voll von jeder Art von Perversion, vom Sadismus bis zur Keuschheit. Voller Brüder, Schwestern, Onkel und Tanten, voll von Wahnsinn und Selbstmord. Doch unter den wilden Samoas, auf einigen Inseln vor der neuguineischen Küste, die tropische Sonne liegt wie warmer Honig auf den nackten Kinderkörpern, die sich in tollem Durcheinander unter den Hibiskusblüten wälzen. Jede der 20 mit Palmblättern gedeckten Hütten ist ein Heim. Auf den Trobriand-Inseln gilt Empfängnis als das Werk von Geistern der Vorzeit. Niemand hat je etwas von einem Vater gehört. Die Gegensätze berühren einander, sagte der Aufsichtsrat. Mit gutem Grund, denn dazu sind sie ja da. Dr. Wells sagt, ein 3-Monats-Schwangerschaftsersatz wird entscheidenden Einfluss auf meine Gesundheit in den nächsten 3-4 Jahren haben. Hoffentlich hat er recht, meinte Lenina. Aber Stini, soll das allen Ernstes heißen, dass du in den nächsten 3 Monaten überhaupt nicht? Aber nein, meine Liebe, natürlich nicht. 1-2 Wochen etwa, nicht länger. Ich werde die Abende eben im Club verbringen und Musikbridge spielen. Du gehst aus, oder? Lenina nickte. Mit wem? Mit Henry Pepler. Schon wieder? Auf Stinis gutmütigem Mondgesicht erschien ein ihr im Allgemeinen fremder Ausdruck schmerzlich missbilligenden Staunens. »Willst du damit sagen, dass du noch immer mit Henry Pepler gehst?« »Mütter und Väter, Brüder und Schwestern. Doch es gab auch Ehemänner, Gattinnen und Liebespaare und Einehe und Romantik.« »Aber Sie wissen wahrscheinlich nicht, was das heißt«, sagte der Weltaufsichtsrat. Die Studenten schüttelten die Köpfe. Familie, Einehe, Romantik. Überall Abgrenzungen gegen die Allgemeinheit. Überall jegliches Interesse auf einen Punkt gerichtet. Ein kleinmütiges Eindämmen aller Triebe und Kräfte. Aber jeder Mann ist seines Nächsten Eigentum. Mit diesem Spruch aus der Schlafschule schloss Mustafa Mannesmann. Die Studenten nickten voller Überzeugung. Mehr als 62.000 Wiederholungen zur Schlafenszeit hatten ihnen diesen Spruch nicht nur als lautere Wahrheit, sondern als selbstverständlichen, einfach unumstößlichen Grundsatz eingeprägt. »Aber ich gehe doch erst 4 Monate mit Henry«, widersprach Lenina. »Erst 4 Monate, hör sich das einer an, und nicht genug damit«, fuhr Stini mit vorwurfsvoll erhobenem Zeigefinger fort. »Aber während der ganzen Zeit war doch wohl noch ein anderer als Henry, wie?« Lenina errötete tief, doch Blick und Stimme blieben trotzig. »Nein, kein anderer«, entgegnete sie fast heftig. »Und wozu auch, möchte ich wissen?« »Ach, wozu möchte sie wissen?« echote Stini, als spräche sie zu einem unsichtbaren Zuhörer hinter Leninas linker Schulter. Plötzlich änderte sie den Ton. »Allen Ernstes. Ich glaube, du solltest vorsichtig sein. Es ist schrecklich ungehörig, so lange mit einem und demselben Mann zu gehen. Mit 40 oder auch mit 35 ist das vielleicht verzeihlich, aber in deinem Alter, Lenina, es gehört sich wirklich nicht. Außerdem weißt du doch, wie sehr der Brut- und Normdirektor gegen alle heftigen und sich hinziehenden Affären ist. 4 Monate mit Henry Peppler ohne einen anderen Mann daneben. Also, er wäre einfach wütend, wenn er wüsste, denken Sie an den Wasserdruck im Leitungsrohr. Sie dachten daran. Ich steche das Rohr an einer Stelle an, sagte der Aufsichtsrat. Welch ein Strahl! Er stach es 20-mal an. 20 ruhig plätschernde Fontänen. Mein kleines, Mutter, der Wahn ist ansteckend, mein Herzchen, mein Alles, mein Teures, Mutterschaft, Monogamie, Romantik. Die Fontäne schießt hoch empor, wild schäumt der Wasserstrahl, der Druck findet nur ein einziges Ventil. Mein Baby, kein Wunder, dass diese armen Geschöpfe der vormodernen Zeit verrückt, verrucht und todunglücklich waren. Ihre Zeit ließ sie die Dinge nicht leicht nehmen, ließ sie nicht vernünftig, tugendhaft und glücklich sein. In jener Zeit von Mutterschaft und Liebeswehe, von Verboten, deren Einhaltung ihnen nicht angenormt war, von Versuchungen und einsamer Reue, von allen möglichen Krankheiten und endlosem, vereinsamendem Schmerz, ewiger Ungewissheit und Armut, mussten sie notgedrungen leidenschaftliche Gefühle entwickeln. Und mit ihren leidenschaftlichen Gefühlen, jedes Individuum noch dazu hoffnungslos einsam auf sich selbst angewiesen, wie konnte es da Beständigkeit für sie geben? Deshalb brauchst du ihn natürlich nicht gleich aufzugeben. Nimm von Zeit zu Zeit einen anderen, das genügt. Er hat doch auch andere, nicht? Lenina gab es zu. Ganz begreiflich. Henry Peppler ist ein tadelloser Kavalier, immer korrekt. Außerdem muss man an den Brut- und Normdirektor denken. Du weißt ja, was für ein Pedant er ist. Lenina nickte. Heute Nachmittag hat er mir einen Klaps auf den Po gegeben. Na, da siehst du's, triumphierte Stinny. Das zeigt am besten, worauf er hält. Strikteste Konvention. Beständigkeit, sagte der Aufsichtsrat. Beständigkeit. Keine Zivilisation ohne gesellschaftliche Beständigkeit. Keine gesellschaftliche Beständigkeit ohne Beständigkeit des Einzelnen. Seine Stimme war eine Posaune. Die Hörer fühlten sich erwärmt, wuchsen über sich hinaus. Die große Maschine läuft, läuft, muss ewig laufen. Stillstand bedeutet Tod. 1 Milliarde krabbelt auf der Erdrinde. Die Räder haben sich zu drehen begonnen. 150 Jahre später sind es schon 2 Milliarden. Alle Räder halt. 150 Wochen danach gibt es nur noch 1 Milliarde. Die anderen 1000 mal 1000 mal 1000 Männer und Frauen sind verhungert. Die Räder müssen stetig laufen, aber ohne eine treibende Kraft können sie das nicht. Menschen müssen sie antreiben, Menschen, die so fest und sicher am Leben stehen, wie die Räder auf ihren Achsen sitzen. Vernünftige, gehorsame, zufriedene Menschen. Solange sie wimmern, mein Baby, meine Mutter, mein einzig angebetetes Alles, solange sie stöhnen, o ich Sünder, o göttliches Strafgericht, solange sie vor Schmerz aufheulen, im Fieber lallen, Alter und Armut beweinen, wie können sie da die Räder antreiben? Und wenn sie die Räder nicht antreiben können, 1000 mal 1000 mal 1000 Leichen sind schwer zu beerdigen oder zu verbrennen. Und überdies, schmeichelte Stinny, ist doch nichts Unangenehmes oder Peinliches dabei, außer Henry noch einen oder zwei andere zu haben. Du solltest wirklich weniger wählerisch. Beständigkeit, darauf beharrte der Aufsichtsrat, Beständigkeit, die erste und letzte Notwendigkeit. Mit einer großen Geste umschrieb er die Gartenanlagen, den gewaltigen Bau der Brut- und Normzentrale, die nackten Kinder, die sich im Gebüsch vergnügten und auf den Wiesen tummelten. Lenina schüttelte nachdenklich den Kopf. »Ich bin seit kurzem, ich möchte sagen, nicht besonders erpicht auf größere Auswahl. Man hat manchmal solche Anwandlungen. Geht es dir nicht auch so, Stinny?« Stinny nickte mitleidig und verständnisvoll. »Da muss man sich eben ermannen«, sagte sie jedoch salbungsvoll. »Man darf keine Spielverderberin sein. Jeder ist seines nächsten Eigentum.« »Ja, seines nächsten Eigentum«, wiederholte Lenina gedehnt, seufzte und schwieg einen Augenblick. Dann drückte sie Stini die Hand. »Du hast recht, wie immer. Ich werde mich ermannen.« Unterdrückte Triebe fließen über, werden zu Gefühlen, zu Leidenschaften, sogar zu Wahnsinn, je nach der Gewalt des Stroms, der Höhe und der Stärke der Dämme. Der ungehemmte Strom ergießt sich sanft in sein vorgezeichnetes Bett, mündet in stilles Behagen. Der Embryo hat Hunger, Tag aus, Tag ein, ohne Unterlass, macht die Blutsurrogatpumpe ihre 800 Umdrehungen in der Minute. Das entkorkte Kind schreit, sogleich erscheint die Pflegerin mit einem Fläschchen Außensekret. Gefühl lauert in der winzigen Zeitspanne zwischen Begehr und Gewehr. Kürzt diese Spanne und ihr reißt alle jene unnötigen Schranken von einst nieder. Glückliche Jugend, sagte der Weltaufsichtsrat. Keine Mühe wurde gescheut, um euch euer Gefühlsleben leicht zu machen, euch, soweit es geht, vor Gefühlen überhaupt zu bewahren. Gelobt sei fort am Lenkrad, murmelte der Brut- und Normdirektor. Er hat die Welt so wohl bestellt. Lenina Braun, wiederholte Henry Peppler auf die Frage des ersten Prädestinationsassistenten, während er seine Hose hochzippte. »Ah, ein Prachtmädchen, fabelhaft pneumatisch. Wundert mich, dass Sie sie noch nicht gehabt haben.« »Mir selbst unverständlich«, sagte der Prädestinator. »Aber bei der nächsten Gelegenheit bestimmt.« Am anderen Ende des Umkleideraums hörte Sigmund Marx ihr Gespräch und wurde blass vor Wut. »Um die Wahrheit zu sagen«, bemerkte Lenina, »langweilt es mich schon ein ganz klein wenig, jeden Tag nur Henry zu haben.« Sie zog ihren linken Strumpf an. »Kennst du Sigmund Marx?« fragte sie in übertrieben gleichgültigem Ton. Stini fuhr entsetzt auf. »Du hast doch nicht etwa die Absicht.« »Warum denn nicht?« »Sigmund Marx ist ein Alpha Plus. Außerdem hat er mich eingeladen, mit ihm eine von den wilden Reservationen zu besuchen. Ich habe mir schon immer gewünscht, eine Reservation zu sehen. Aber sein schlechter Ruf, was liegt mir an seinem Ruf? Es heißt, er kann Hindernisgolf nicht leiden. Es heißt, spottete Lenina. Und er verbringt seine freie Zeit fast immer ohne Gesellschaft. Allein, ergänzte Stini, Grauen in der Stimme. Er wird nicht allein sein, wenn er mit mir zusammen ist. Warum sind alle Leute so eklig zu ihm? Ich finde ihn wirklich ganz nett. Sie lächelte in sich hinein, wie albern schüchtern er ihr gegenüber gewesen war, fast furchtsam, als wäre sie Weltaufsichtsrätin und er ein Gamma-Maschinenkuli. »Denken Sie an Ihr eigenes Leben«, sagte der Weltaufsichtsrat. »Stand einer von Ihnen jemals vor einem unüberwindlichen Hindernis?« Allgemeines Schweigen verneinte die Frage. »Hat einer von Ihnen jemals erlebt, dass zwischen dem Bewusstwerden eines seiner Wünsche und der Erfüllung ein längerer Zeitraum lag?« »Na ja«, begann ein junger Mann zögernd. »Reden Sie«, befahl der Direktor. »Machen Sie seine Fortschaft nicht ungeduldig.« »Einmal musste ich fast 4 Wochen warten, bis ich ein Mädchen, das ich haben wollte, bekam. Und infolgedessen hatten Sie leidenschaftliche Gefühle? Grässliche. Grässlich, das ist das richtige Wort«, sagte der Aufsichtsrat. »Und doch waren unsere Vorfahren so töricht und verblendet, sich gegen die ersten Reformer, die sie von diesen grässlichen Gefühlen erlösen wollten, ablehnend zu verhalten.« »Über sie zu reden, als wäre sie ein Stück Fleisch«, Sigmund knirschte mit den Zähnen. »Nimm sie dir doch, so nimm sie doch, wie eine Portion Schweinebraten. Die Kerle entwürdigten sie zu einem Stück Fleisch. Sie hat gesagt, sie wolle es sich überlegen. Sie hat gesagt, sie will mir diese Woche Bescheid geben. Oh fort!« Am liebsten wäre er hingegangen und hätte die beiden ins Gesicht geschlagen, aber fest und ein paar Mal. »Ich kann Ihnen nur den guten Rat geben, versuchen Sie sie mal«, sagte Henry Peppler. »Etwa durch Ektogenese. Pfitzner und Kawaguchi hatten bereits das ganze Verfahren ausgearbeitet, allein die Regierungen wollten davon nichts wissen. Man hatte das sogenannte Christentum und die Weiber mussten weiter lebend gebären. »Und wie hässlich er ist«, sagte Stini. »Mir gefällt er nicht schlecht. Und so klein.« Stini schnitt eine Grimasse. »Kleiner Wuchs war so widerlich, so typisch für die niederen Kasten.« »Ich finde das süß«, sagte Lenina. »Man möchte ihn am liebsten streicheln, verstehst du, wie ein Kätzchen.« Stini konnte es nicht fassen. »Es heißt, dass sich jemand geirrt hat, als er noch in der Flasche war, ihn für einen Gamma hielt und seinem Blutsurrogat Alkohol zusetzte. Deshalb ist er so zurückgeblieben.« »Aber das ist doch der reinste Unsinn«, entrüstete sich Lenina. »Die Schlafschulen waren doch tatsächlich verboten. Es gab etwas, das Liberalismus hieß. Das Parlament, wenn Sie eine Ahnung haben, was das war, nahm ein Gesetz gegen sie an. Die Protokolle sind noch erhalten. Reden über die persönliche Freiheit, über die Freiheit, untüchtig und unglücklich zu sein, über die Freiheit, ein kantiger Pflock in einem runden Loch zu sein.« »Aber lieber Freund, von Herzen gern natürlich. Mit dem größten Vergnügen.« Henry Pepler klopfte dem Prädestinator auf die Schulter. »Jeder ist doch seines nächsten Eigentum. 100 Mal in der Nacht wiederholt, jede Woche 3 Mal, 4 Jahre lang«, dachte Sigmund Marx, dessen Fachgebiet Hypnopädie war. »62.400 Wiederholungen ergeben eine Wahrheit, diese Idioten. Oder das Kastenwesen. Immer wieder beantragt, immer wieder abgelehnt. Man hatte die sogenannte Demokratie. Als ob es eine andere Gleichheit der Menschen gäbe als die physikalisch-chemische.« »Nun, ich kann dir nur sagen, dass ich seine Einladung annehmen werde.« Sigmund hasste die beiden Kerle aus tiefstem Herzen, aber sie waren zwei, sie waren groß, sie waren stark. »Auch wenn die Geschichte mit dem Alkohol im Blutsurrogat stimmt?« »Was ich einfach nicht glaube. Und ich will mir wirklich einmal eine Wildenreservation ansehen.« »Dir ist nicht zu helfen, Lenina. Ich gebe es auf.«